99 Tage seit der Bundestagswahl. Friedrich, was hast du seitdem gemacht? Mir huldvoll bescheiden die Erfüllung und in Wahrheit Gelangung all unserer munteren Prognosen angeguckt. Wie Peer Steinbrück nichts wird und Angela Merkel Kanzlerin wird und Super Buffy in Hessen tatsächlich die schwarz-grüne Option zieht und Gabriel den Befreiungsschlag macht und sagt, aber zur Strafe für die Große Koalition machen wir es nächstes Mal vielleicht auch mit den Linken. Und dass es die Große Koalition gibt und dass die kein Thema hat, also eine Fortsetzung, ein Schweigejahr mit einem Schweigewahlkampf und ihr Ergebnis ist eine Schweigeregierung. Das heißt, es ist all das eingetreten, was wir in Tagesschau vorhergesagt haben. Ja, weil wir einfach alles auch vorhergesagt haben. Also wir können ja auch sagen, dass der Bouffier in Hessen nicht gewählt wird. Da haben wir auch irgendeinen Beitrag bestimmt gemacht, dass der auch dafür zu doof sei oder so. Oder dass es dann doch Rot-Rot-Grün gibt. Das war ja auch in der Redaktion, hatte jeder eine andere Meinung dazu. Wir sitzen jetzt hier am 30. Dezember, ja. Wann auch immer ihr das hört. Hier ist der 30. Dezember und machen so einen kleinen nachweihnachtlichen Brunch. Wir haben Wasser aus Plastikbechern und Spekulatius. Ja. Sitzen in dem Studio, das CT, das Radio uns freundlicherweise zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt hat und wollen zurückblicken auf dieses Jahr. Wir, das sind Lukas Heinzer, das bin ich, und Friedrich Küppersbusch. Das bin ich. Und Lukas Heinzer, das bist du. Das ist richtig. Ja. Soll uns keiner vorwerfen, dass es hier Unklarheiten gäbe. Nee, ich glaube, man kann das auch stimmlich noch ganz gut auseinanderhalten. Mhm. Also ich bin die Frauenstimme. Ja. Mhm. Wenn deine Enkel dich fragen werden, Opa, was war im Jahr 2013, was wirst du denen erzählen? Ja, in der Familie würde ich sagen, da war die Elli noch bei uns, also meine Tochter ganz zum Schluss, weil sie nächstes Jahr Abi macht. Da war der Karl schon in Düsseldorf. Die Enkel wird vielleicht interessieren, was ihre Eltern in dem Jahr gemacht haben. Und Oma und ich, das fühlt sich an. Oma und ich waren in Dortmund, wie immer. Und ich habe gearbeitet, habe in dem Jahr eine lustige Sendung gemacht im Fernsehen. Und Oma hat Radio gemacht und war die halbe Zeit in Irland, eigentlich alles wie immer. Und gesamtgesellschaftlich nehmen wir mal. Das ist so geil, Oma und ich waren in Dortmund, Kinder. Ich will jetzt Enkel haben. Oh Gott, das geht sehr gut los. Dann muss ich mich an der Stelle schon bei deinen Kindern entschuldigen. Ja, wenn die jetzt schon älter sind und so Sozialkunde getriggerte Fragen stellen, ja. Genau, diese Geschichtsbuchperspektive, die würden, glaube ich, sagen, Opa, wir müssen dich fragen, weil im Geschichtsbuch steht über dieses ominöse Jahr 2013 überhaupt nichts. War da nichts oder ist das so ein Kaiser-Karl-Jahr, wo sich später herausstellt, das hat es nie gegeben dieses Jahr. Und ich würde dann wohl sagen, ja, da gab es natürlich international ganz viel. Es ist gelungen, in Iran so die Atomwaffen ein bisschen aus der Hand zu nehmen, weil Obama, glaube ich, einen sehr klugen Ball gespielt hat und Russland, Anführungszeichen, ins Boot geholt hat, Abführungszeichen. Es ging weiter mit dem Bürgerkrieg in Syrien und es gab keine Fortschritte bei der Klimapolitik. Also das ist das, warum ihr jetzt so einen Kotzhusten habt, liebe Enkelchen. Und in Deutschland und in Europa gab es halt eine Euro- und Finanz- und Bankenkrise und da wurde aber nicht drüber geredet. Das heißt, Angela Merkel würde auch in deinem Rückblick keine Rolle spielen, so wie sie generell eigentlich historisch keine Rolle spielt. Oder spielt sie eine Rolle? Ja, also ich glaube, das ist noch keiner deutschen Bundesregierung so gelungen wie ihr, uns von den ehemaligen Partnern zu distanzieren, auch unbeliebt zu machen. Das ist komisch, weil in diesen Umfragen seit Sommermärchen ungefähr die Deutschen immer die Lieblingsnachbarn von allen sind. Und gleichzeitig wir auch das Feedback kriegen von nicht nur Griechen, Spanien, Portugiesen, dass das völlig assi ist. Also es ist so eine Verbeierung von Europa, finde ich. Wo man sich in Bayern immer wundert, warum wählen die immer mit der allergrößten Mehrheit die ihnen am meisten schaden. Und dann kriegt man zur Erklärung die bayerische Volksseele, denke, Hund sans Show. Also, dass man das größte Arschloch wählt, wenn man, weil man weiß, der wird schon darauf achten, dass es ihm gut geht. Und wenn es ihm gut geht, geht es uns vielleicht auch gut. Und so benimmt sich Deutschland in Europa. Und Frau Merkel hat es jetzt hingekriegt, dass sie nicht Herrn Snowden Asyl gibt, aber dafür irgendeinem abgehalfterten Multimilliardär, der sich die russische Gaswirtschaft zu untergemacht hatte. Und sie hat es hinbekommen, nett zu Obama zu sein. Und damit zu signalisieren, eigentlich sind wir nur neidisch, dass wir nicht so gut spionieren können wie NSA. Also sie ist in diesem moderativen Prozess, dessen Hauptgegenstand der Machterhalt ist. Sie ist halt keine Strategin, keine Visionärin, keine Utopistin und kaum eine Gestalterin. Das muss man mögen. Macht Merkel die ganzen 4 Jahre? Ja, ja, ja. Und dann nochmal 4 und dann nochmal 4? Das weiß ich nicht. Also Kohl war sicherlich fertig 1990, wenn er die Wiedervereinigung nicht bekommen hätte. Also da irgendwo bei 12, 13 Jahren ist dann doch, 90 war er 8 Jahre dran. Das kann ich nicht so weit gehen. In die Zukunft kann ich nicht gucken. Ich glaube sogar, dass Merkel ein gewisses Kriseninteresse haben kann, weil man dann zur Lösung von gestern neigt. Sie hat ja dieses Jahr das mit Konjunkturrekorden und Superwirtschaftsergebnissen und vergleichsweise geringer Arbeitslosigkeit Bestdaten geliefert hat, eingeleitet mit einer Neujahrsansprache, in der sie gesagt hat, ich muss sie auf schwere Zeiten einstimmen. Und das ist schon so ein bisschen die Logik, dass sie innerlich weiß, wenn die Leute Angst haben, neigen sie zu der vorhandenen Lösung. Merkel ist, ich glaube, das ist mit das Liebevollste, was man über sie sagen kann, vorhandene Lösungen. Ist Merkel denn die Regierung, die Kanzlerin, die dieses Volk verdient hat? Wir beide nicht. Dann ist ja GroKo zum Wort des Jahres gewählt worden. Ja. Viele Menschen mussten erstmal nachfragen, worum handelt es sich, irgendwie neues Krokodil oder sowas. Ja. GroKo ist die Abkürzung für Große Koalition, die in dieser Form, glaube ich, außer im Internet manchmal, so ja, im Spiegelforum, wo man sowieso nicht hin möchte, nirgendwo verwendet wurde. Was wäre denn dein Wort des Jahres? Wenn wir jetzt mal die ernsthaften Kriterien anlegen, ein Wort, das viel verwendet wurde oder das neu aufgetaucht ist oder so. Ich würde natürlich einfach eins postulieren und das ich würde die Verhashtagung erfinden. Also GroKo ist ja einfach die Schreibfaulheit. Wenn ich bei Twitter schreibe, dann nehme ich Große Koalition, dann schreibe ich halt GroKo. Es gab auch R2G. Ja, das ist doch aus Star Wars, dieser Behämmerte, dieser sprechende Bierbüchse da. Aber das waren R2, also zweimal rot, einmal grün. Rot, rot, grün. Das war auch ein Hashtag. Da weißt du schon mehr als ich. Ja. Und du twitterst gar nicht. Berliner Blase. Hashtag Aufschrei, also dieses... Diese Abkürzkrankheit wird halt jetzt nochmal beschleunigt und verdichtet durch Hashtags, die dann. Und ja, jeder muss auch ein Thema unter seinem Twitter-üblichen Hashtag anschneiden, um zu zeigen, dass er echt eine coole Twitter-Sau ist. Hashtag wäre auch immer mein Unwort des Jahres. Also ja, dieses Jahr, beides. Letztes Jahr, also ja, ist grundsätzlich. Ja. Mein Wort des Jahres ist aber auch dann so ein Hashtag-Wort, nämlich Neuland. Ja. Weil das für mich im Prinzip zusammengefasst hat, was in diesem Land mit Internet so schief läuft und was niemals funktionieren wird. Also Angela Merkel hat auf der Pressekonferenz neben Barack Obama stehend gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland. Und ich wusste, ich konnte es einzählen, dass 3 Sekunden später der Shitstorm, auch ein Hasswort von mir, losgehen würde. Und natürlich haben sofort alle losgekloppt, die dumme Merkel, Neuland, was ist das, ich bin seit 20 Jahren im Internet und sowas. Und das stimmt natürlich, wenn man im Internet viel unterwegs ist, ist für einen selbst das Internet vielleicht ein natürlicher Lebensraum, in dem man aufgewachsen ist und sowas. Ich glaube aber, der Großteil der Menschen, für den ist das tatsächlich Neuland. Mhm. Die benutzen zwar Smartphones und sowas, die bestellen bei Amazon, die bestellen bei Zalando, aber die verstehen nicht, was da passiert. Die wissen nicht, wie das technisch funktioniert. Die wissen nicht, wie es juristisch aussieht. Das merkt man schon daran, dass es immer wieder Politiker gibt, die sagen, Gesetze müssen aber auch im Internet gelten und das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein, was es einfach nicht ist, sondern natürlich gelten Gesetze da auch. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher, sich zu verstecken, aber man kann halt auch mit einer Maske auf dem Kopf einen Juwelier überfallen und dann hat man sich auch ein Stück weit versteckt. Und diese ganze Debatte um dieses Neuland, auch diese Häme, mit der dann auf Merkel eingeprügelt wurde, dieses Augenzwinkern, mit dem das Internet dann nur noch als Neuland bezeichnet wurde. So, auf der einen Seite die Arroganz der jungen Leute oder der Leute, die im Internet unterwegs sind, auf der anderen Seite die Ignoranz der Leute, die noch nicht so im Internet unterwegs waren. Das alles verdichtet in so einem ganz kurzen Moment, wo Frau Merkel einfach mal irgendwas Nettes sagen wollte, bevor sie so weit nachgedacht hatte, dass sie die Frage beantworten konnte oder nicht beantworten konnte, wie immer. Das ist für mich, das war so der Moment, der auf traurige Weise gezeigt hat, dass es hier eine völlige Zweiklassengesellschaft gibt, die auch nicht wirklich bereit ist, aufeinander zuzugehen. Und das ist Neuland. Also dass du sozusagen nicht mehr Schichten oben, unten, reich, arm, Lumpenproletariat und besitzende Klasse hast, sondern man hat eine wissende Klasse, deren Mitglieder auch sozial ganz unten stehen können. Und du hast eine Klasse, die da draußen steht, und da sagt Frau Merkel völlig zutreffend, also vielleicht hat sie sich diesen Begriff doch auch länger überlegt, das ist Neuland, nämlich dass eine Gesellschaft gar nicht mehr geografisch oder religiös oder national oder wirtschaftlich definiert ist, sondern dass hier mehrere Gesellschaften nebeneinander leben. Das ist so ähnlich wie auf diese Frage in der Wahlarena, als ein schwuler Bürger sie fragte, was denn nun mit der Ehe für Schwule und Lesben sei. Und sie auch nicht sagte, finde ich gut oder schlecht oder ja oder nein, sondern sagte, ich tue mich schwer damit. Also Frau Merkels rhetorischer Stil ist der einer Reportage über sich selbst. Sie steigt dann aus sich aus und levitiert und schwebt 4 Meter über sich und uns und sagt, ich sehe da gerade die Merkel und die tut sich schwer. Und ich sehe da gerade die Merkel in diesem Konflikt jetzt dem Obama zu sagen, einerseits du unser Partner und Patenonkel, andererseits Arschloch, mein Handy geknackt. Drittens, ich weiß auch nicht, was da abgeht. Und ja, Frau Merkel bewegt sich ins Neuland und berichtet uns davon. Jetzt sind wir schon dadurch ins Thema NSA reingerutscht. Ist nicht diese Enthüllung, dass wir alle überwacht werden und zwar quasi immer und überall, ist das nicht so der größte Umbruch in der Geschichte seit mindestens dem 9. September? Ich dachte 9. Jahrhundert, hätte auch ja gesagt. Seit 9-11, wie wir ja sagen. Also ist das nicht irgendwie das ganz große Ereignis? Ist das nicht so ein Wendepunkt? Wird man das als Wendepunkt sehen? Und wenn ja, warum spricht dann keiner drüber? Also mit 9-11 gebe ich dir völlig recht, Lukas, hängt es, glaube ich, sogar ursächlich zusammen, und zwar an diesem unglückseligen schröderschen Begriff von der uneingeschränkten Solidarität. Und jetzt sehen wir, was das ist, dass die halt uneingeschränkt in unsere Unterhosen gucken dürfen. Die Amerikaner haben außer Pearl Harbor Krieg auf dem Festland nie erlebt. Und das muss man ein bisschen einfühlen, sagen das klar. Ich meine, wenn jetzt jemand den Kölner Dom oder das Brandenburger Tor umhaut, das fänden wir so an sich schon nicht lustig, außer vielleicht der evangelischen Kirche oder Gegnern der Schinkelarchitektur. Und ja, also es ist eigentlich ein therapeutisches Thema, den Amis zu sagen, ja, das tut halt weh, wenn ein Bomber kommt oder ein Flugzeug kommt und haut euch ein paar Gebäude weg. Und nicht, dass wir Deutschen da richtig drauf stehen, aber wir kennen es und wir haben es uns auch redlich verdient. Aber man kommt aus diesem Trauma auch wieder raus und man sieht jetzt nicht in jedem Bürger, in jedem Menschen der Welt einen potenziellen Mörder. Ist es nicht auch bizarr, dass ausgerechnet in dem Jahr, in dem rauskommt, dass die USA alle und alles überwachen, um in Sicherheit zu sein, zum ersten Mal seit dem 11. September wieder Todesopfer auf amerikanischem Boden durch Bombenanschläge stattfinden? Ja, und eigentlich steckt da ja auch schon drin, die ganze ja inzwischen vorhandene Spionagetechnik hat überhaupt nichts geholfen. Also man hätte ja auch diese Marathonlaufmörder anhand ihres Mailverkehrs, ihres Telefonverkehrs und 1000 Fingerabdrücken im Netz identifizieren können. Es erinnert ein bisschen daran, also das ist vielleicht eine klamme Hoffnung. Am Ende der DDR haben auch hochrangige Stasi-Mitarbeiter gesagt, das System ist auch kollabiert, weil die Stasi an ihrer eigenen Datenmenge erstickt ist. Sie wussten so viel, dass sie es überhaupt nicht mehr begreifen konnten, außer dass sie komplett paranoid waren. Und wenn man jetzt weiß, dass die Amerikaner ernsthaft sagen, sie bauen die technischen Vorkehrungen für ein halbes Jahr den Datenverkehr der Welt speichern zu können, dann gibt es da Algorithmen, dann gibt es da Suchprinzipien, dann gibt es da hochfeine Softwares, die aus diesem Datenuniversum vielleicht irgendwas rausfiltern können. Aber ich habe eigentlich nur die Hoffnung. Ich habe vorher gesehen, wie die Leute, wie die Irren zu Facebook und gelaufen sind und bei eBay und bei Amazon und bei jedem Pornoversender ihre Kreditkartennummer angegeben haben. Und ich weigere mich standhaft, Online-Banking zu machen. Das Ausfüllen eines händischen Überweisungsauftrages wird immer komplizierter. Und meine Bank ist dazu übergegangen, ungefähr jede 10. Überweisung irgendjemandem zu schicken, um wenn dann ich komme und Radau mache und sage, hallo, ich schulde dem Handwerker Geld und das Konto ist verloren, das kostet dann auch Geld. Dann sagen die, ja, Sie machen, das ist ja leider, unsere Maschine kann Ihre Handschrift nicht lesen und Sie müssen Online-Banking machen. Also wir werden ja alle gesogen und gedrückt und viele hüpfen freiwillig in die Kompletterfassung, in diese freiwilligen Stasi. Da mache ich mir einen schlanken Fuß und sage, ja, in der Tat bin ich nicht dabei. Das ist eine Wehr und die andere Wehr ist tatsächlich die, dass die an ihrem Datendreck ersticken. Ja. Also ich habe das Gefühl, so ganz viele Leute gerade in meiner Generation sagen ja dann so, wer nichts zu verbergen hat, der muss ja auch nichts befürchten. Und das ist ja erstmal als Kernaussage, wenn man annimmt, dass tatsächlich einem nichts passieren könnte, wenn man nichts zu verbergen hätte. Es gibt ja dann auch immer wieder Fälle, in denen dann unschuldige Leute ins Visier von solchen Ermittlungen geraten. Aber als Kernaussage ist das ja erstmal nicht falsch. Es ist ja eigentlich eine logische, in sich logische Begründung zu sagen, naja, wenn man nichts zu verbergen hat, dann ist es ja auch nicht schlimm, weil der eigentliche Schritt, das, was wir sagen, es gibt die Unschuldsvermutung und sowas, ist ja einen Schritt weiter. Das ist ja dann schon angewandter Humanismus. Also ein Grund für die Wurschtigkeit, mit der dieses Superwahlkampfthema völlig implodierte. Wir haben ja damals auch auf die Umfragewerte jede Woche der Piraten gestarrt und gesehen, da ist nun genuin alles, wovor die Piraten je gewarnt haben oder was auch in ihrem Kompetenz- und Themenfilm liegt, passiert jetzt auf das Dramatischste und die Piraten saufen ab bei dieser Wahl. Und so ist es auch geblieben. Ich glaube, in meiner Generation sagen tatsächlich die einen, die Muddis, was ich da bei Zalando an Schuhen kaufe, das kann ruhig jeder wissen. Und im Übrigen finde ich es gut, wenn man Schiss hat, nicht immer nächtelang unanständige Seiten im Netz zu gucken. So, also das ist sehr oberflächlich. Und das Problem, diese politische Debatte zu führen, ist, du musst mit einer bevorstehenden Gefahr warnen. Also irgendwann, als die Stasi in voller Blüte stand, zu sagen, das nun nicht, ist leicht. Aber in dem Moment, wo, was weiß ich, Ulbricht sagt, wir brauchen Schild und Schwert der Partei, weil der böse Kapitalist und der böse Imperialist unsere kleine DDR kaputt machen wollen, da jubeln die Leute wahrscheinlich noch. Und in dem Zustand sind die Amis und nicht wenige hier. Die Angst ums eigene Leben und Überleben ist ja biologisch auch logischer als die Angst vor so einer abstrakten Gefahr durch Überwachung oder sowas. Also das eine ist ja was sehr Konkretes. Da gibt es ja konkret Tote. Und auf der anderen Seite gibt es ja keine Bilder von explodierenden Dingen. Es gibt kein Bild davon von Überwachung und es gibt keine Gefahr für Leib und Leben erstmal. So kann man sich das erklären. Also natürlich ist der 11.9. ist eine riesige Bildermaschine, ist gigantisch. Damals wurden Spielfilme zurückgezogen, in denen bemannte Flugzeuge in Hochhäuser knallten. Also die pervertierte Lustfantasie, so etwas mal zu tun, hatte Hollywood schon, aber jetzt war die Realität schneller. Also das ist praktisch wie der Turmbau von Babel. Ne? Das Bild hält schon 2000 Jahre, dass dann Gott kommt und das umhaut, weil der Mensch hoffärtig geworden sei oder so. Und die anderen Bilder, naja, sind Zausel-Hippies aus der DDR, die der Obrigkeit nicht gehorcht haben. Das ist manchen sogar hier unsympathisch, nicht nur in der Linkspartei. Deswegen ist es den Leuten am Kreuz vorbeigegangen. Wir haben eine Gauck, Merkel, eine Führungsriege, die so eine Ostbeule hat, also wenn man sagen kann, ich fahre nicht nach Sochi und damit Applaus bekommt, dann haut der Bundespräsident das einfach mal raus und denkt keine Sekunde darüber nach, dass man vielleicht dahin fährt und einen Regenbogenschal trägt und damit den Putin viel mehr ärgert, aber auch da ist und reden kann. Also das muss dann Genscher machen, den Schodorkowski da irgendwie rausholen, das ist ja absurd. Und dann kann man auch, also die Deutschen neigen sowieso stark zum Erbweizsäckertum und zum ewigen Helmut Schmidt. Und man könnte so ein geriatrisches Kabinett zusammenstellen, von dem ich den Eindruck hätte, die würden uns nicht nur besser regieren, teilweise tun sie es auch. Ja. So, und das ist schon eine Implosion, von politischer Potenz. Also wenn die Kaste, die dran ist, die jetzt sozusagen im fraubaren und mannbaren Alter ist, wenn die als einzige Priorität hat, ich möchte die nächste Wahl überleben, dann kriegst du halt keine Politik. Müssen wir noch über Personalien reden bei dieser Bundesregierung? Also die offensichtlichste Ursula von der Leyen. Ja, zur Bewährung an die Front. Ich glaube ja, die macht da jetzt so ihre Grundausbildung, kommt dann wieder und versucht dann auf ganz trickreiche Weise Christina Schröder noch aus dem Leben zu schießen. Christina Schröder ist doch weg. Ja. Ja, aber noch aber, schlechter zu sein als die Schröder. Nein, also die Ursula von der Leyen hat Christina Schröder 4 Jahre deletieren sehen, ja, und möchte die Frau jetzt für immer abschießen. Ja, lernt deswegen den Umgang mit der Waffe. Ach so. Ja, ich weiß nicht, ob es zur Amtsbefugnis, ich glaube eher nicht, einer Verteidigungsministerin gehört, sozusagen gezielte persönliche Einberufungen auszusprechen. Sagen, du gehst mir so auf die Nuss, du machst jetzt 2 Jahre in der Uckermark und zwar im Schlamm auf allen Vieren. Das wäre natürlich eine Option, wo man sagen könnte, ich verstehe, warum sie es dann doch werden wollte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die CDU nach Merkel 10 Jahre an die Box muss. Dann wirklich alle Kabel, alle Reifen wechseln, da geht gar nichts mehr. Wenn Merkel weg ist, ist in der CDU nichts mehr übrig. Aber was ist denn in der SPD übrig? Also ich meine, ehrlich gesagt, ein Parteivorsitzender, der eine Wahl so verbockt wie Herr Gabriel und eine Generalsekretärin, ja, die Wahl so verbockt, ja, wie Frau Nahles. Ja. Ich glaube ja, die ist jetzt nur noch Arbeitsministerin geworden, um die Botschaft auszusenden, jeder ist irgendwo vermittelbar. Das Beispiel gibt ihrem Klientel Hoffnung. Naja, Gabriel war nicht kanzlerfähig, der musste einen von den beiden vorlassen, ob jetzt eben Steinmeier oder Steinbrück. Sie haben Steinbrück genommen, weil er die größere Fresse hatte und vielleicht auch, weil die anderen beiden klug waren und sagen, die Wahl ist eh verloren. Also da lasst sich doch den aufdringlichen Friesen da die Ohrfeigen von der Merkel abholen. Aber Gabriel hat doch jetzt auch nicht Sympathiepunkte bisher gesammelt und wird es doch mutmaßlich auch nicht schaffen, irgendwie Sympathiepunkte zu sammeln, um jetzt in 4 Jahren hier als strahlender Sieger aus so einer Bundestagswahl hervorzugehen. Er hat, also das Gute an der Wahl 2013 ist, dass sie die Wahl 2017 spannend macht. Es wird dann geben eine schwarz-grüne Option, weil Hessen funktioniert. Es wird dann geben die Links-Links-Option, weil Gabriel sich das so eben, ich glaube, zum klügsten Zeitpunkt, wo man es machen kann, in dem Moment, wo man mit rechts koaliert, zu sagen, ach übrigens, künftig können wir es auch mit den Linken. Das ist so, da haben zwar ein paar CSU-Leute gesagt, das ist aber nicht nett, aber jetzt ist das Ding mal vom Eis. Und dann wird es Gabriel sein, der sagt, ich habe diese ganzen Weichen gestellt, ich mache das jetzt. Das ist so ein rabulistisch Linker. Bei diesem legendären Slomka Gabriel Hicker konnte man sehen, dass er inzwischen gecoacht ist, weil normalerweise wäre er da nach 2 Minuten durch die Decke gegangen und das hat immerhin schon 7 Minuten gedauert. Er hat sich jetzt, also im nächsten Schritt, er ist jetzt ministrabel und im nächsten Schritt ist er kanzlerabel. Das muss man nicht tolle finden, weil auch er die Antwort auf die Frage schuldet, hast du eine Vision? Ich hätte erwartet, dass Sozialdemokraten sagen, unsere Leitidee ist Solidarität und hier sind in Europa jede Menge Länder, wo wir uns dumm verdient haben. Deutschland ist jetzt im 6., 7. Jahr hintereinander auf so einer Eigenkonjunktur unterwegs und die Ikeas und die Plus und die Lidl und die Aldi waren alle in Portugal, Spanien, Griechenland und haben das Geld wieder eingesammelt und nun bauen sie ihre Festzelte ab und holen die nach Hause und sagen, so lieber Grieche, dein Geld haben wir, nun leck uns mal. Und das ist sehr offenbar, dass es Mut bedurft hätte zu sagen, wir treten für Eurobonds ein. Oder wenn wir Europa wollen, dann wird es nicht auch ohne gemeinsame Verantwortung gehen. Also die Flanke war weit offen, davor haben die Schiss gehabt. Ich sehe keine Gene von Willy Brandt in allen führenden Sozialdemokraten. Brandt hat so vor die Fresse gekriegt, 1961 wurde die Mauer gebaut. 1962 sagt Brandt mit Egon Bahr, Wandel durch Annäherung. Also das ist so, als würde dir jemand das World Trade Center umhauen und deine Antwort wäre, wir müssen mit dem mäßigen Islam reden. Wir wollen Freunde werden. Ist ja eine logische Reaktion. Also wenn ich souverän genug bin und der Kerl in der Kneipe haut mir in der Fresse, weil er denkt, ich wäre an seiner Frau interessiert, dann sage ich, pass auf, nüchter dich mal aus. Und das finde ich auch nicht lustig, dass du schlägst. Und wenn du nüchtern bist, erkläre ich dir, wie es sich wirklich verhält. So. Und eine solche Politik ist bei der SPD, ist bei der ganzen Opposition. Die Grünen haben auch gekniffen, die haben auch den Sack nicht aufgemacht, zu sagen, ja, Eurobonds oder Verantwortungsgemeinschaft oder wir brauchen mal eine Verfassung. Es ist ja Wild West hier, wir leben in einem Staat, Europa, der keine Verfassung hat. Das hat es zuletzt irgendwo in Bismarck im Mittleren Westen gegeben, in der Goldgräberzeit. Also das macht mich so ärgerlich an diesem weggeschmissenen Jahr und dieser weggeschmissenen Wahl. Aber ich meine, Lukas, das ist noch viel mehr deine Zukunft und dein Spekulatius als meiner. Also ich gucke mir das, je nachdem wie alt ich werde, hier noch 20, 30 Jahre an. Ich bin ja, um auf die Enkel zurückzukommen, 61er Jahrgang. Ich bin jetzt 52 und habe 52 Jahre Frieden erlebt und Wohlstand. Da müsste man jetzt, glaube ich, in der Geschichte sehr weit zurückgehen, wenn man hier in dieser Region Ruhrgebiet bleiben wollte, um zu erkennen, wann war das hier zuletzt so? Du fragst so abwägend, es ist deine Zukunft, ne? Also du kannst dir das vorstellen, dass man sagt, ja, ich weiß, so die Friedrich-Generation und die noch Älteren, die hatten tatsächlich mal sowas wie ein Briefgeheimnis. Oder die lebten in der Sicherheit, dass Deutschland in der Mitte eigentlich für immer pazifistische Region sei. Oder die lebten in der Sicherheit, dass Deutschland auch aus schlechtem Gewissen, was nie der beste Antrieb, aber immer ein moralischer Antrieb ist, sagt, wenn es jemand dreckig geht, sind wir gefordert zu helfen. Und wenn jemand politisch verfolgt ist, mag uns der Schnurrbart nicht gefallen, aber müssen wir irgendwie was tun. Und das habe ich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren abschleifen sehen. Ja. Und kann sagen, ich fühle mich schlecht ihr gegenüber. Aber du sagst auch nicht so richtig laut, was macht ihr eigentlich aus diesem Land, das wir dann mal irgendwie erben sollen? Ja, weil dir kann ich ja zum Beispiel keinen direkten Vorwurf machen. Warts ab. Ich beobachte das natürlich mit Sorge und aber andererseits, wir haben immerhin noch Frieden. Also so, ich glaube, das ist auch das, was meine Generation so ein bisschen zurückhält. Wir haben Arbeit, die allermeisten. Die Situation für junge Menschen in Deutschland ist nicht optimal, aber sie ist besser als im Ausland. Und wir haben das auch in der Sendung immer wieder festgestellt, in den Redaktionssitzungen. Die entscheidende Frage für Menschen ist ja, inwiefern betrifft mich das? Also wenn in Ägypten jetzt das Militär regiert, kann ich da noch in Urlaub hinfahren? Ja. Wenn man da noch in Urlaub hinfahren kann, dann ist es auch uninteressant, ob da das Militär regiert oder irgendjemand anders. Und die andere Frage ist, belastet das meinen Geldbeutel? Mhm. NSA-Überwachung ist weder das eine noch das andere. Ich glaube, ich glaube, das Thema könnte man sehr viel besser platzieren, wenn man den Leuten klar machen würde, dass Handyüberwachung Krebs verursacht. Mhm. Ich habe mich auch dran gedacht. Es gab immer diese sehr instruktiven Bauarchitekten, Statikerzeichnungen von der amerikanischen Botschaft am Brandenburger Tor und da war dann auch mit Wärmebildkameras gezeigt, wo jetzt besonders viele Aggregate oder technische Geräte stehen und dass es da im Dachstübchen wohl massiert Abhör- und Lausch- und Manipulationstechnik gibt. Und am nächsten Morgen, ich pendle ja immer zwischen hier und Berlin, sah es da aus wie immer. Und ich glaube, wenn die Bild-Zeitung klugerweise noch eingestreut hätte und dieser kleine dunkelrote Punkt in dieser roten Dachkammer, das ist die Stelle, wo ein amerikanischer Offizier jeden Tag einen Hamster foltert, dann hättest du eine Marschsäule bis Zehlendorf gehabt. So, also da gibt es schon Emphase oder Einfühlung auch, Empathie. Aber in dieses Thema nicht. Wer sind so deine Menschen des Jahres? Was sind Menschen, die dich in diesem Jahr begleitet, beeindruckt, sonst was haben? Also ich finde ja so aus der Beobachtung, finde ich den Papst ganz interessant. Mhm. Ich glaube, dass Julian Assange und oder Edward Snowden das Potenzial haben, in 200-300 Jahren so Figuren zu sein wie für uns Robin Hood. Das ist so eine ähnliche Analogie wie Turmbau zu Babel und World Trade Center. Ich denke Helmut Schmidt einfach nicht, weil der in 200-300 Jahren immer noch leben wird. Also das ist nichts Besonderes für dieses Jahr. Da ich Nelson Mandela nicht gekannt habe und das für mich eigentlich immer schon Gandhi war, noch bevor er jetzt durch seinen Tod auf den Olymp aufstieg oder neben Gandhi zu sehen ist, Dieter Hildebrand habe ich ein paar Mal kennenlernen dürfen und das war immer noch der Hammer, wenn der irgendwas lotete und man wusste, da denkt jetzt eigentlich Deutschland seit ungefähr 1930 und kommt zu folgendem Ergebnis. Dann konnte man schon mal sagen, okay, Alter, wenn du das so siehst, dann ist das wirklich schlimm oder dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wie man es sieht. Das war unmöglich, von Dieter Hildebrand nicht gegrüßt zu werden. Also irgendwann traf man immer jemanden, der sagte, neulich habe ich Hildebrand und ich soll euch. Und ich habe mir immer gedacht, mein Gott, das ist sehr schmeichelhaft, dass er sich an irgendwas erinnert, weil brauchen tut das nicht. Menschen des Jahres. Ja, ich denke schon, es wird Snowden sein. Meinst du nicht? Doch, man hat das ja auch sehr gut sehen können, die Entwicklung. Also erst kam die Meldung, es gibt hier diesen NSA-Skandal oder die schnüffeln halt und es gibt jemanden aus dem inneren Kreis, der da irgendwie ausgepackt hat. Und dann in dem Moment, wo er die Öffentlichkeit auch gesucht hat, womöglich als Lebensversicherung auch, in dem Moment schwenkte auch die Berichterstattung sehr schnell um und war personalisiert. Und es ging dann sehr viel um ihn. Es ging um seine Flucht aus Hongkong. Es ging darum, dass er in Moskau am Flughafen saß. Es ging um die Frage, ob er im Flugzeug von Evo Morales war. Was ja nochmal so eine unfassbare Randepisode des Ganzen war. Es hat uns nochmal sehr deutlich mitgeteilt, dass wir hier die Provinz sind. Ja. Das römische Gouvernement. Also nicht mal ein gallisches Dorf, weniger. Ja. Ich glaube, es hat auf der einen Seite hat es ein bisschen abgelenkt vom eigentlichen Thema, diese ganze Konzentration auf Snowden als Person, sowie auch die Konzentration auf Julian Assange als Person ein bisschen ablenkt. Andererseits brauchst du in den Medien quasi immer eine personalisierte Berichterstattung und dadurch ist es auch ein Thema geblieben. Ich glaube, unter anderen Umständen hätte das auch ganz schnell wieder raus sein können oder noch weiter absinken können. Und so ist Snowden, glaube ich, auch der wichtigere Begriff als NSA eigentlich. Ja, für die mediale Vermittlung bestimmt. Und dass er wirklich sehr schlau sein muss und sehr gut beraten sein muss. Denn ob wir jemals rauskriegen, waren die beiden Vorwürfe sexueller Übergriffe Assanges in Schweden. War das so oder ist das gefingert? War der einfach naiv? War der ganze Wust von, ja, bei Leaks hassen den alle und der Domscheit Berg musste immer die ganze Arbeit machen und der Assange hat sich da nur wichtig getan. Also ist das noch Propaganda oder schon Wahrheit? Da war Snowden sehr schlau, hat sich da in Russland auch keinen dicken Zeh neben die Spur gesetzt und hat sich nicht verlocken lassen. Das finde ich schon, deutet darauf hin, dass er klug ist in dem, was er tut. Also auch klüger als Assange. Im Moment, ja, ach Gott, er hat zumindest aus dem, was Assange passiert ist oder was Assange meint, ihm zugestoßen sei, hat er gelernt. Entsprechend mehr muss er eigentlich den Mund halten, er kann noch weniger machen. Ne? Also er hat ja auch nur Asyl in Russland, solange er den amerikanischen Freunden Putins, wer immer das sein mag, keinen Schaden zumutet. Ne? Er ist da sicherheitsverwahrt. Russland ist auch dieses Jahr nochmal noch merkwürdiger geworden als vorher. Ne? Absolut. Das ist also jetzt Asyl für Snowden, dann diese fast Generalamnestie. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an, in der Bibel heißt es ja dann kurz vor der Kreuzigung, Jesus ist schon festgenommen und Pontius Pilatus macht jedes Jahr oder jedes Mal zum Pessachfest, bietet er an, irgendwie Gefangene freizulassen. Ja. Daran habe ich mich erinnert gefühlt. So, jetzt stehen die Olympischen Winterspiele in Sotschi vor der Tür und der Präsident lässt einfach mal so die wichtigsten Gefangenen, die um die es immer geht, wenn es um politische Gefangene in Russland geht, lässt er einfach frei. Ja. Quasi auch gegen deren Willen. Ja, ich denke, Chodorkowski wird sehr genau gewusst haben, warum seine allererste Handlung ist, das Land zu fliehen. Also sozusagen weg zu sein, wenn Putin nach Sotschi alle wieder einsammelt. Da muss man nicht optimistischer sein, als was die Olympischen Spiele 1936 in Berlin angeht. Da gab es dann auch nochmal die eine oder andere vermeintlich liberale Entscheidung des deutschen Regimes. Ich halte ihn in keiner Weise für einen Demokraten, sondern er ist da ein Machtpragmatiker und er hat jetzt gesehen, dass dadurch, dass die einen da bewusst schwule Sportfunktionäre hinschicken und die anderen gar nicht kommen, dass es unappetitlich werden könnte und nun benutzt er die halt. Das ist immer so eine Geschichte, dass wir halt mental uns im Grunde so benehmen, als hätten wir die geografische Lage von Kuba und uns da auch nicht richtig für interessieren und auch alles schlecht finden, was Russland macht. Und ich meine, du könntest auch, was Syrien und Iran angeht, vorschlagen, dass Putin und Obama zusammen den Friedensnobelpreis kriegen. Das kann man auch begründen. Ne? Ja. Dann würde Putin auch sagen, naja, Obama bei euch mit freien Wahlen funktioniert ja nicht so. Ne, hat man ja auch damals bei der Al Gore-Wahl gesehen oder bei den Bush-Wahlen, wie viele Stimmen da unter den Tisch gefallen sind und was ihr da mit NSA macht. Ditz, da sind wir aber empört. Ich meine, der Chinese lacht bis hierhin über die frühere amerikanische Kritik an vermeintlichen Eingriffen Pekings ins Internet. Weil da hat der Amerikaner kann da maximal kritisieren, dass die Chinesen technologisch noch nicht so weit sind. Vielleicht sind sie auch so weit. Lass uns noch über irgendwas Schönes reden. Wie geht's zu Hause? Zu Hause geht's gut, danke. Schiste. Okay, dann haben wir das auch. Gab es irgendwas Schönes? Gab es irgendwas, was dir Mut, Hoffnung, Freude bereitet hat in diesem Jahr, in dieser schweren Zeit? Ich habe diese Tagesschau-Sendung super gern gemacht. Also das wäre so in meiner Agenda oder meinem Tagebuch ein Punkt, wo ich sage, 2013, das war doch hier, oder haben wir nochmal richtig gerockt. Und dann sind es wirklich so langweilige Sachen wie, dass meine Tochter gut gelaunt aufs Abi zugeht und dass mein Sohn ein Studienfach hat, was ihm Spaß macht jetzt, dass meine Frau gesund ist und fröhlich. Das heißt, du bist jetzt aber auch schon auf der Biedermeier-Spur, ne? Du suchst das Heil im Privaten. Ja, im Öffentlichen. Du meinst jetzt, was mir so in Politik und Zeitgeschehen Freude gemacht hat? Ja, kulturell. Ich glaube, dass das in Deutschland eingesunken ist. Grüne Technologie ist ein Wachstumsmarkt. Das ist zwar pervers, weil diese ganze Bewegung angefangen hat mit Ende des Wachstums und wird uns neue Probleme machen, aber das ist jetzt richtig Mainstream, dass man sagt, Mensch, wenn wir Mercedes bauen können, müssten wir da eigentlich auch geile Windkraftanlagen hinkriegen oder so. Dass sich das mit diesem deutschen Ingenieursreligion verbunden hat, kulturell. Ich finde tatsächlich gut, dass Obama und Putin zusammen ein paar sinnvolle Sachen gemacht haben. Das ist historisch. Also das kann man sich jetzt so bei Reagan und Andropov oder bei den Folgen, man kann es sich nicht so gut vorstellen. Das ist schon besonders. Man macht ja dann an Silvester immer so Vorsätze, an die man sich nicht hält, ja. Und wünscht sich irgendwas, macht auch Bleigießen. Kinder haben früher mal Bleigießen gemacht. Was erwarten wir denn jetzt von 2014 so ganz konkret? Keinen deutschen Meistertitel, leider. Ja. Ich persönlich erwarte, ein noch schlechteres Wortspiel zu machen, als nachdem Kevin Großkreuz uns das befreiende Champions League-Tor geschossen hat. Also da habe ich gesagt, BVB, Kommanditgesellschaft auf Aktien, macht künftig eine, jetzt muss es wirklich sehr gut sitzen, Kevin- und Verlustrechnung. Das wird noch schlechter nächstes Jahr. Da fällt mir ein noch schlechterer ein. Und Gesundheit und ich weiß auch nicht. Eigentlich weniger vorm Rechner hocken, echt. Das habe ich mir oft gewünscht. Ich hocke zu viel vorm Rechner. Wollen wir rausgehen an die frische Luft? Ja, Blumen pflücken. Friedrich, vielen Dank. Ich danke dir. Es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Hörern auch. Wir danken auch CT Das Radio, das uns dieses formschöne Studio hier zur Verfügung gestellt hat. Wofür steht CT? Ich denke immer an Computertomographie und habe sofort Rückenschmerzen. Das weiß niemand. Ah, das ist gut. Das ist so wie DWDL, dieser Branchendienst. Der das macht es mysteriöser. Okay. Letztlich ARD, weiß auch kaum jemand, wofür das steht. Ich bin jetzt BMW, nehme ich bald mal weg. Oh. Vielen Dank, auf Wiedersehen, guten Rutsch und frohes neues Jahr. Mach's gut.